Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Auf der Rangliste der unbeliebtesten Hausarbeiten steht Toilette putzen wahrscheinlich für die meisten von uns ganz weit oben. Wie gut ist es da zu wissen, dass auch dieser blöde Job mal von einem freundlichen Putzroboter erledigt wird? Zum Beispiel von Giddle, dem Kloroboter der Firma Atland Robotech. Netzreporterin Martina Schulte, habe ich das richtig ausgesprochen? Nein, er heißt Giddle. Ah, gut, siehste. Naja, gut, wer soll es wissen, ne? Wie funktioniert denn das Ganze? Also, laut Hersteller ist Giddle auf jeden Fall erstmal der erste tragbare Toilettenputzroboter der Welt. Streng genommen ist er eigentlich eine Art Kreuzung aus hochtechnisierter Klobürste und WC-Ente. Und bei der Arbeit sieht er halt so aus, als würde er fröhlich in deiner Kloschüssel pflanzen. Und dabei fährt er dann so einen Arm aus mit so einer Bürste und putzt die Kloschüssel. Und wenn du mal wissen willst, wie das aussieht, guck mal, ich habe so ein kleines Video mitgebracht. Meet Giddle, the world's first portable toilet cleaning robot. Yeah. From Altan Robotech. Sieht das nicht safely süß and systematically aus. Cleans the hard to reach places in ja, your tatsächlich. Toilet bowl, including ja. the rim. Warte, ich bin total fasziniert. Ich weiß, ich muss jetzt irgendwas sagen, aber ich muss dieses Video mir angucken. Das sieht wirklich super niedlich aus. Der hat ganz toll, aber kann der auch was? Also die ersten Medienberichte, die sagen auf jeden Fall, er kann was. Das Einzige, was du noch tun musst, ist also Giddle in die Befestigung am Scharnier deines Klodeckels einhängen, einschalten. Den Rest verspricht eben Atlan Robotech, die Firma, die ihn erfunden hat, erledigt halt Giddle dann ganz von alleine. Und das ist halt lustig, wie es funktioniert, weil also während des Setups misst sozusagen die Software die genaue Beschaffenheit deiner Kloschüssel und sendet die 3D-Koordinaten an den Putzarm von dem Ding. Und die Sensoren von dem Putzarm, die erkennen dann genau, wie deine Kloschüssel aussieht und die senden dann halt Daten, wie er quasi den ausfahrbaren Arm bewegen muss, um zu putzen. Und dabei kommt er dann, verspricht der Hersteller, noch bis in die letzte Ecke von deiner Toilette, ne, unter den Rand, in den Abflussbereich, überall hin. Du kannst ihn natürlich auch vollautomatisch per App steuern. Klar. Er läuft im Akkubetrieb, bringt noch eine Ladestation. Das Einzige, muss ich sagen, was mich an Giddle total enttäuscht hat im Jahr 2018, ist, dass er völlig ohne künstliche Intelligenz auskommt. Das ist ein Skandal. Klingt alles total gut. Jetzt habe ich ja auch, wie gesagt, dieses Video gesehen, sehr fasziniert. Aber ich glaube, eine entscheidende Sache hat Atlan Robotech nicht bedacht. Was macht man? Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein riesiges Ding. Ne? Was macht man damit, wenn Giddle fertig ist mit der Arbeit? Also der bleibt ja nicht für immer in meinem Klo, weil sonst kann ich da nicht drauf. Ne, du nimmst ihn halt raus und hängst ihn an die Ladestation. An welche Ladestation? Also wie? Aber das ist ja, und die Bürste, die ist nass und... Ja, die Bürste ist nass. Also das ist halt. Also ich muss es doch auch sauber machen. Also ich muss doch den Roboter sauber machen, oder? Genau, und das ist halt, glaube ich, der entscheidende Punkt. Na, du musst halt nicht mehr das Klo sauber machen, sondern du musst den Roboter sauber machen. Wobei halt der Hersteller eben behauptet, dass Giddle von der Bürste abgesehen sich bei der Arbeit nicht schmutzig macht. Das einzige Teil, was du halt eben reinigen musst, ist halt eben die Bürste. Und Alfred de Sousa, Präsident und CEO von Atlan Robotech, der hat bei Digital Trends hier Folgendes gesagt: Mit Giddle im Haus einer Familie müssen Menschen nicht mehr die alltägliche und ekelhafte Arbeit verrichten, die Toilettenschüssel zu reinigen. Stattdessen können sie sich darauf konzentrieren, die Zeit mit ihren Lieben zu verbringen. Ja, oder eben die Bürste von Giddle zu putzen. Ja, ne? Was kostet der Spaß? Also wenn dich diese Präsentation jetzt überzeugt hat und ich höre das ein bisschen raus, dass sie das überzeugt hat und du sagst jetzt ja, bitte Schatz, schenk mir so ein Giddle zu Weihnachten, dann muss ich deinem Schatz sagen, dass ihn das leider etwas teuer zu stehen kommt, weil Giddle kostet im amerikanischen Store von Amazon $500, das sind rund 440 Euro, aber ich finde, Schatz von Diane, das sollte sie dir wert sein. Ja, gut, dass wir uns nicht Schatz nennen, aber abgesehen davon möchte ich bitte kein Gerät in meiner Wohnung Schatz. Haben, das eine Bürste hat, die ich dann wiederum reinigen will. Dann mache ich lieber einfach das ohne Giddle. Aber danke, Netzreporterin Martina Schulz. War ein Versuch. Ja, absolut, wir haben ja auch über Weihnachtsgeschenke gesprochen. Apropos Weihnachtsgeschenke. Wenn ihr da draußen Giddle kauft, erzählt uns davon, ne? Mail at deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?